Kapitel 3 Übung A10 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Das Zimmer. Das Fitnesscenter. Der Fernseher. Der Drucker. Der Wecker. Der Haartrockner. Der Hosenbügler. Der Computer. Der Kugelschreiber. Der Informatiker.